fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Herzlich willkommen zur ersten 4-12er Live-Ausgabe. Es hat ja auch nur knappe 3 Jahre oder über 3 Jahre gedauert, aber jetzt endlich hat Ricky es technisch hinbekommen, weil er auch ein bisschen von der Fußball-Weltmeisterschaft gehypt ist. Ricky Pocho, herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag. Hochdeutsch, wie kommt's? Du meinst bestimmt ein Pocho. Ihr müsst mich gleich erstmal briefen, wie dieses Mexiko-Kamerun-Ding ausging. Ich habe mir da so eine 5-Minuten-Bildzusammenfassung angeguckt und habe nur noch im Kopf, dass die Schiris wieder komplett gefailt haben. Genau wie im gestrigen Spiel, ich wollte gerade Barcelona sagen, aber Brasilien gegen Kroatien. Die Schiri-Diskussion kann, glaube ich, nach 2 Spielen schon komplett ausgepackt werden. Ricky, du wolltest ja eigentlich heute mehr über die vergangenen Spiele reden, als über das Holland-Spanien-Spiel, welches gerade nebenbei noch läuft, oder? Ich wollte mal einfach so allgemein meine Meinung kundtun, wie ich das Eröffnungsspiel fand, was uns dann am Montag erwartet. Oh. Und natürlich mit einem Auge auch Spanien gegen die Niederlande beäugen. Ich habe ja... Ja, können wir gleich mal einsteigen. Ich möchte mal kurz über Montag sprechen, weil dieses Thema hatte ich heute mit meiner Mutter. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, warum ist denn der Yogi so blöd und erzählt schon überall, wer wo spielt? Lahm auf der 6, Höwedes links, Boateng rechts. Warum macht er das? Und da habe ich gesagt, vielleicht ist es ja eine Finte. Pocho, was meinst du? Ist das eine Finte oder ist es einfach nur Naivität von Herrn Löw? Warum ist das denn gleich Naivität? Ich würde sagen, das ist einfach Selbstsicherheit. Oh, das könnte man natürlich auch sagen, das stimmt. Ne, das ist einfach Selbstsicherheit, einfach der Grund, dass da gesagt wird, ja, ich sage euch, wie wir spielen, ihr habt eh keine Chance. Kann doch sein. Ja, und der Überraschungseffekt ist ja auch lange nicht mehr so, wie es mal früher war, oder? Also, nee, jeder weiß ungefähr, wie Deutschlands beste Elf aussehen könnte. Mit Sicherheit gibt es hier und da Variationen, aber im Großen und Ganzen kann man sich schon ungefähr vorstellen, was da auf einen zukommt. Und es gab ja nur eine offene Frage, jedenfalls. Nee, okay, sagen wir mal 2. In der Offensive das Ding. Ich würde sogar 3 sagen. Ja, mit dem Stürmer, und in der Defensive war es mit Sicherheit dann jetzt die Geschichte mit Philipp Lahm, aber ich sehe das wirklich nicht als großes Problem an, dass man jetzt da schon was durchsickern lässt. Also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie Portugal, Brasilien, Frankreich, Holland und Spanien spielen wird. Aber bei Deutschland hätte Löw das jetzt in den letzten Tagen nicht so groß an die große Glocke gehängt, wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Ich hätte echt mit Lahm auf rechts gespielt, weil ich davon ausgehe, dass Ronaldo über links kommt. Oder vielleicht spielt er sogar 9, ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus persönlich, dass er auf der linken Seite spielt und Almeida auf der 9. Also dann würdest du doch Lahm gegen Cristiano stellen. Besser geht's nicht. Der Beste der Welt gegen den besten Verteidiger der Welt. Sehr geil. Und Durm hätte ich schon auf der linken Seite gesehen, anstatt Höwedes. Weil der schon ein bisschen hüftsteif ist auf der Position. Und Durm hat in der Champions League, gerade gegen Real Madrid, klasse gespielt. Also ich verstehe das nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde auch, du wolltest ja eigentlich mit Klose anfangen, hast du in der letzten Ausgabe gesagt, ne? Nee, mit Götze, so, richtig. Stimmt. Ja, ich würde mit Klose beginnen. Ich habe gesagt, Schürrle auf links, Götze in der Mitte und auf rechts. Müller, ne? Ja. Ich würde zum Beispiel, heute wurden auch irgendwie so, das wurde heute in der Berichterstattung irgendwie so dargestellt, dass diese Formation, die du gerade genannt hast, irgendwo die offensivere Variante wäre, mit Lahm auf rechts und Durm auf links. Ja. Und die Variante, die jetzt genommen worden ist, so die Mauertaktik ein bisschen da hinten darstellen. Konservativ, ne? Genau. Wobei ich das eigentlich gar nicht so sehe. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ob man 4 Innenverteidiger unbedingt stellen muss. Ja. Aber ich finde die Sache gar nicht so verkehrt, da so wirklich 4 richtige Brecher reinzustellen, weil du halt besonders bei Standardsituationen so Leute auf dem Platz hast, die auch mal gut für ein Kopfballtor sind. Und das kann wichtig sein bei so einem Spiel. Also, Meinst du, diese offensive, also die jetzt eher defensive Variante, wird dann aber nur gegen Portugal gefahren, weil Portugal ja schon, ich denke mal, mit Dura vorangeht? Du musst das so sehen. Löw betont die ganze Zeit von solchen Spezialeinheiten, Spezialkräften, die er ja von der Bank bringen kann. Ja. Und so kann er das auch mit Aufstellungen machen. So kann er auch gezielt auf Gegner reagieren, offensiver, defensiver und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir wechselnde Startaufstellung sehen werden, einfach aus dem Grund, weil wir es können. Das ist genau wie der Hund, der sich die Eier leckt. Der kann es halt. Und wir können es da auch in der Hinsicht. Ich habe heute sogar irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das irgendwie im Spock-Thread war oder so, wo ich ja immer ganz gerne schmöker, weil da wirklich die Abgründe des Fußballs sich auftun. Das ist wirklich teilweise wunderschön. Aber da habe ich eins gelesen, das fand ich gar nicht so blöde. Und zwar kann man sogar damit rechnen, dass Erik Durm im linken Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld spielen wird, weil er, da kommt er her. Mhm. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken und oh, der Sneijder fast das 1-0 gemacht. Aber oh, habt ihr daran? Du bist da offensichtlich mehrere Sekunden mir voraus. Ich kann ja mal Pause machen. Ich bin jetzt bei 8 Minuten 9. Ja, ich bin bei 7 Minuten 36, 37. Ich bin bei 38. 7 Minuten 45 jetzt. Ich mache bei 9 Minuten mal Pause. Ja, oh, jetzt hat sich gerade der Stream bei mir aufgehangen. Es steht jetzt tatsächlich Philipp Puffer. Naja, ich warte mal, bis ich bei kurz vor 9 Minuten bin. Dann mache ich mal mit dem Pocho hier was aus. Ich wollte noch kurz eine Frage stellen. Und zwar, ist denn jetzt bekannt, wer auf rechts spielt? Wird es Boateng sein? Ja. Das wiederum finde ich doch ganz clever, weil Boateng, kann ich mich erinnern, Ronaldo zweimal schon aus dem Spiel genommen hat. War das richtig? Nicht? Zweimal? Richtig. Vielleicht richtig. Erinnert sich der Yogi daran. Mit Sicherheit. Und denkt sich, okay, komm, dann machen wir das so. Und Philipp Lahm können wir ja nicht auf die Bank setzen. Dann spielt er natürlich zentral, defensiv. Zusammen wahrscheinlich dann mit? Ja, das ist die Frage. Khedira oder Schweinsteiger? Da kannst du, glaube ich, eine Münze werfen. Groß, ich gehe von Khedira völlig aus. Völlig aus. Okay. Völlig. Ich bin großer Toni Kroos-Fan. Ich auch. Pocho, mach dich bereit. Ich bin jetzt bei ja. 8 Minuten 20 und ich bin schon im Pausebonus. 8 Minuten 40, mein. Jetzt bin ich bei 8 Minuten 45. Jetzt bin ich bei 8 Minuten 50. Das ist Spannung pur. Ja. Ich erreiche jetzt die 8. Oh, jetzt bin ich bei 9 Minuten 4. Wie ging denn das? Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Zeitsprünge hier beim ZDF. Das ist ja also unglaublich. Ich bin jetzt erst Weltmeister Brasilien! Ich bin bei 9 Minuten jetzt. Ja, ich bin euch jetzt allen voraus. Ich bin jetzt bei 9 Minuten 20, 22, 23, 24. Ja. Soll ich jetzt mal Pause machen? Mach mal Pause. Ich bin bei 9 Minuten 12 jetzt. Also ich mache Pause bei 9 Minuten 35. Dann okay. Mache ich da auch Pause. Ja, habe ich. Okay, bei 34 sage ich jetzt. Dann können wir beginnen. Ey, das ist aber auch extremst lame hier bei mir, die Verbindung. Ich möchte bin fast schon geneigt zu sagen, fick dich. Aber okay, warte mal, noch mal kurz hier. Ich bin jetzt bei 30, 32, 33, 34, 35 jetzt! Okay, jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt können wir bitte mal wieder über ernsthafte Themen reden. Richtig. Also ich möchte Katz noch mal das einfügen hier, dass die Idee, Boateng wieder gegen Ronaldo zu stellen, gar nicht so doof ist. Und ich meine, Philipp Lahm ist ja nirgendwo verschenkt. Das ist ja das Tolle. Der ist nirgendwo verschenkt, das ist wahr. Jetzt ist wieder mein Stream stehen. Jetzt bin ich bei 9 Minuten 46 wieder, nachdem ich gerade eben bei 10 Minuten war. Es ist bei 10 Minuten 2, aber es ist auch egal. Ja, scheiß drauf. Diese zwei Außenseiter, da interessiert sich sowieso keiner für. Das ist wahr, ja. Aber wenigstens regnet es nicht, wie im ersten Spiel. Da hat es ja geschüttet, wie aus Eimern hat es da gegossen. Ja, aber was meinst du? Ricky, du würdest Toni Kroos neben Lahm stellen? Ja, also nur deswegen, weil Schweinsteiger und Khedira, glaube ich, noch nicht in Topform sein können, oder? Ja, können sie nicht, nein. So, ich auch und so. Deswegen würde ich, glaube ich, Toni Kroos nehmen, auch weil ich da mir noch so ein bisschen was erhoffe, was Distanzschüsse angeht. Ich meine, er ist torgefährlicher als Khedira. Bei Schweinsteiger weiß ich gar nicht, ob der da torgefährlicher ist. Also wahrscheinlich aus der Defensive ja, aber der Schweini, der trifft auch mal, der steht auch manchmal einfach geschickt davon rum. Wa? Ist auch schon passiert. Aber Schweini und Khedira sehe ich eigentlich beide gleich torgefährlich. Ja, aber findest du Toni Kroos nicht ein bisschen torgefährlicher durch seine Distanzschüsse? Oder zumindest kann er dadurch immer wieder auch mal so Abpreller oder sowas oder Ecken. Ist nur die Frage, ob die auf der 6 so zur Glanze kommen, als auf der 10, die er sonst bekleidet. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist schwierig, aber das Schöne ist, dass alle drei eigentlich spielen könnten und wir uns keine Sorgen machen müssen. Ich sehe auch besonders, dass da die Wechselmöglichkeiten einfach so groß sind, dass man da wirklich kurzfristig reagieren kann auf Ergebnisse und auf Spielweise ganz besonders, weil auch ein Gegner kann ja mal dann auf einmal anders spielen, als es eigentlich vorgesehen war, beziehungsweise als man es erwartet hat. Und da kann Löw dann ganz gut reagieren, entweder defensiver oder offensiver zu agieren oder dann auch für Überraschungen zu sorgen und hoffentlich den Kramer mal einzuwechseln auf der Position. Eieieiei. Jetzt wird's aber lächerlich, glaube ich. ohne da irgendwie in der Gladbacher Kerbe zu schlagen. Aber bevor der Kramer und Mustafi spielt, friert, glaube ich, eher in Rio de Janeiro die See zu. Ja, was sind eigentlich mit den Bändertypen? Sind die beide verletzt oder was? Der eine ist ja kaputt vor der WM gegangen. War das der gegen Leverkusen? Ja, der gegen hat er sein Debüt gefeiert bei der EM und hat gleich ein Tor geschossen. Ja, also hat er so, glaube ich, so rechter Verteidiger gespielt, ne? Genau. War das nicht sowas? War das der sich jetzt verletzt hat? Ah, ja. Schade. Und das der andere von Dortmund ist ja eigentlich Kacke. Ja, ja, aber der damals rechts gespielt hat, den fand ich da auch gut. Ja, der ist auch gut, ja. Ja, aber ich bleib dabei, ich mache mir keine großen Sorgen, das wird ein tolles Spiel und natürlich können wir das verlieren, aber wie gesagt, also jetzt wird's gefährlich hier bei mir jedenfalls. Ja, ist schon durch hier bei mir. Ja. Naja, das wird ja dann wirklich wieder für mich richtig spannend. Aber ich mache mir da keine großen Sorgen. Ich glaube, dass Deutschland gute Chancen hat, ihr Auftaktspiel zu gewinnen und die Frage gleich an euch, ob wir uns am Montag vielleicht direkt dann gleich wieder nach dem Spiel hier an derselben Stelle gleiche Welle treffen sollten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn dann etwas später, ich bin bis 7 Uhr arbeiten erstmal. Haha, oh. Schön, ne? Ach so! Ja. Na wieso, es geht ja erst um 18 Uhr los. Ja, trotzdem. Verliere ich eine ganze Halbzeit und eigentlich noch mehr. Ja. Aber ist egal, so ist das halt. Gesundheit. Manchmal. Gesundheit, genau. Ja, aber wenn das Spiel zu Ende ist, dann bist du ja schon zu dann Hause. Dann sowieso, dann bin ich auf jeden Fall verfügbar, ja. Meinetwegen, also kommt je nach Gemütszustand an, oder? Nö. Es kann ja gar keinen schlechten Gemütszustand geben. Oh, kurz, habe ich uns das Näschen geputzt hier. Auch wenn Deutschland verlieren sollte, definitiv, dann sind wir so investigativ, wie wir schon beim Leitmedium festgestellt haben. Da machen wir auf jeden Fall was. Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also mindestens ein Unentschieden holen wir. Unentschieden ist aber auch die kleine Schwester von Scheiße im ersten Spiel, oder? Ich glaube, das erste Spiel ist Überleben. Außer Verlieren ist, glaube ich, alles erstmal okay. Gegen so einen Gegner. Jetzt in Gruppe A. Ja. Kroatien, die richtig gut gespielt haben, aber im nächsten Spiel wirklich schon derbe an der Wand stehen. Absolut. Alles durch eine Schiedsrichterentscheidung. Kann man so sehen? Ja. Den Elfmeter zu geben, ist wirklich lächerlich. Ja, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist, also da gibt es, denke ich mal, auch keine zwei Meinungen. Aber diese Diskussion mit den Schiedsrichtern gefühlt jedes Turnier wieder. Ja. Und ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass bei einer WM, wo Schiedsrichter aus Ländern mit dabei sind, wo vielleicht die Qualität der Schiedsrichter nicht ganz so gut ist, dass es dann immer wieder solche Entscheidungen gibt. Ja, aber jetzt mal von den Entscheidungen hin und her weg. Brasilien hat mich überhaupt nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Und da hast du gesehen, dass so ein erstes Spiel, die hatten die Hose voll, ne? Ja, ist doch aber normal. Hatten wir doch gegen Costa Rica auch. So sieht's nämlich aus. Und deswegen sage ich auch, gegen Portugal ist ein Unentschieden völlig okay. Ja. Sehe ich so. Also das erste Spiel, da ist wirklich die Buchse voll. Und bei Brasilien hast du jetzt gesehen, was gerade so Spieler wie Marcelo da für Böcke teilweise drin hatten und Hulk hat ja gar nicht stattgefunden. Fred war nicht so, wie ich ihn noch aus Lyon kannte und so. Das ist alles nicht so geil gewesen. Neymar wirkte sehr überpaced. Der hat mir nicht so gut gefallen. Wohingegen Paulinho und Luis Gustavo die beiden Garanten sein werden, wenn die sich stabilisieren. Oscar. Mit so einem Oscar war natürlich auch klasse, aber Paulinho und mit Luis Gustavo, wenn die beiden sich wirklich so stabilisieren auf der Doppel-6, dann werden die Weltmeister. Ja, aber Neymar war wirklich schlimm. Also das hat mich total aufgeregt, wie der aufgetreten ist. Na, schlimm, also, würde ich nicht sagen. Ja, nee, aber dieses Überpacen, wie du es genannt hast, dieses Übermotivierte, das fand ich echt ein bisschen übertrieben. Da hätte ich eigentlich mehr von ihm erwartet. Mehr abgeklärt, mehr Professionalität irgendwo ein bisschen. Die zwei Tore täuschen über viel hinweg. Absolut. Ja. Muss man dazu sagen. Aber es ist auch scheißegal. Ich meine, ich habe heute irgendein Interview gelesen mit, ich glaube, es war sogar mit Luis Gustavo. Und nee, es war mit, wie heißt der Zottelkopf aus Marcelo? Nee, David der jetzt Lewis? Nach Paris gegangen. David Lewis, David genau. Lewis? Der hat gesagt, das war ein ganz hartes Spiel für uns und wir sind froh, dass wir da durch sind jetzt. Also ich glaube wirklich, dass dieser Druck, den die hatten, immens war. Und dann auch noch dieses Eigentor. Ich meine, dümmer kann es halt nicht laufen. Ja. Dieses Eigentor da zu beginnen. Da kannst du Marcelo im Prinzip gar keine Schuld für geben. Also es war wirklich... Ja, der Fehler lag bei hier den von Barcelona. Wie heißt er denn nochmal? Dani Alves. Ja, Dani Alves, der immer wieder seine rechte Seite für Olic aufgemacht hat. Und habe ich auch nicht ganz verstanden, ja. Also es gab eine ganz tolle Einstellung vom ZDF. Da hast du gesehen, wie Dani Alves wie ein Bescheuerter im gegnerischen Strafraum rumrennt. Ja. Und Ivica Olic letzten Endes frei über die linke Seite, über seine linke Seite nach vorne marschieren konnte. Und das gab ein paar so Szenen. Also das fand ich eklatant. Also das geht nicht. Das geht nicht aufs. Also wenn du Weltmeister werden willst, müssen sie das in den Griff kriegen. Sonst ja, der ist ja bei Barcelona im Prinzip nicht anders, aber da ist er defensiv schon eigentlich auch ein äußerst guter Spieler. Also der fängt sich, glaube ich, auch noch. Genauso wie Marcelo, glaube ich schon. Aber der Druck wird nicht weniger werden. Jetzt gegen Mexiko, das nächste Spiel, ist halt auch Angstgegner von Brasilien. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Mexiko mit viel Selbstvertrauen aus diesem Spiel rausgeht, weil letzten Endes haben sie Kamerun heute dominiert. Also eigentlich muss das Spiel 3-1, 3-0 ausgehen. Ja. Und Kamerun hatte, glaube ich, insgesamt 5 oder 10 Minuten, wo sie mal ansatzweise mithalten konnten. Ich befürchte aber, dass das ein ekliges Spiel wird zwischen Brasilien und Mexiko. Denn das findet, ich kann euch nicht sagen, in welcher Stadt statt. Weil das ist auf jeden Fall eine der heißesten Städte, die man als Austragungsorte abliefern kann. Und da bin ich gespannt, wie da so zwei südamerikanische Mannschaften sich bei maximalsten Bedingungen duellieren. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das ist im Estadio Castelo. Ja. Da ist das. Und da ist das, ja. Die Stadt heißt Fortaleza. Fortaleza oder Fortaleza? Fortaleza wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, das ist wohl der heißeste Ort, den du haben kannst. Kurz nach der Hölle natürlich, muss ich dazu sagen. Vor der Hölle. Ah, ja. Insgesamt fand ich, Botscher, du hast es ja auch bei Twitter geschrieben, die Tonspur des ZDF ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber das HD war wenigstens gut. Ich glaube, dass die Performance von Pitbull und J-Lo, das habe ich gar nicht übers Mikrofon gehört, sondern der Wind stand einfach günstig und das Fenster war bei mir auf. Ich glaube, ich habe es einfach von Brasilien durchgehört, hier bis nach Hannover. Das war ja das Schlimmste, was dieser Pitbull anhatte. Also das ist ja wirklich schlimm, habe ich zu Patsche auch schon gesagt. Das war ja Steve Urkel-like irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, oder wie so ein Typ, der zum ersten Mal auf dem Sylt-Urlaub ist und bei Gosch sich da mal ein paar Hummer reinzwiebelt und denkt, die laufen ja alle so affig rum, was habe ich zu Hause? Ja, komm, so altes Brasilien-Trick oder stopfe ich mal in so eine weiße alte Buchse und krempel die ein bisschen hoch. Was war gerade mit Arjen Robbens Schuh los? Hat er seinen Schnürsenkel nicht binden können, kriegt er jetzt Klettverschluss? Das sah doch gerade so aus, als ob der den Schnürsenkel nicht binden kann. Er kriegt Klettverschluss. Ich fände das viel geiler, wenn die zurück in die Zukunft Schuhe hätten. Also Chris, du musst noch mal Pause machen, du bist mir zu weit voraus. Das ist ich bin jetzt bei 32, 33, 34, 35, 36. Okay, ich mach mal 20 Minuten nochmal Pause, ne? Okay, mache ich auch bei 20 Minuten. Hi Melli! Alte Flöte, du! Ja, du kannst mal ganz kurz herkommen und uns sagen, für wen du bei dieser WM bist, was du glaubst, wer Weltmeister wird. 55, 1955 bin ich jetzt. 58, 59, 20. Super. Melli, wer wird Weltmeister? Brasilien, jawohl! Und sonst so? Was? Wie läuft? Bist du kaputt? Hast du mir was Süßes mitgebracht? Nein. Mich? Ja, okay. Oh, das war aber keck, möchte ich fast sagen. Angerufen hat die Mia. Guck hier. Achso, habe ich schon wieder gelöscht. Und zwar haben die gesagt, dass alles gut ist und wollten sich mal melden und tschüss. Mia hat auch gesagt, alles läuft hervorragend und es ist schön, Kühe anzugucken. Also, wenn du noch Zeit hast, kannst du mir kurz eine Cola reinbringen und die Tür zumachen. Das wäre wirklich allerliebst. Bis dann. Ja, so läuft's ja. Ja. Der leicht unterschwellige imperative Ton ist nicht zu überhören. Ne? Selbstverständlich. Schabos wissen wir da mal, wo ist. Ja. Ja, so, ein zweites Star oder das erste Star Wars Spin-off wird gedreht jetzt die Tage. Ja. Jetzt die Tage, ja. Wie finde ich das? Das warte mal, das Spin-off oder Teil 7 jetzt? Was meinst Spin-off. Du? Spin-off. Ah, okay, da interessiere ich mich nicht so dafür. Spin-off. Für Teil 7 interessiere ich mich auch nur deswegen, weil man sich dafür interessieren muss. Mhm. Und ich glaube, das ist auch am besten, so an die Sache ranzugehen. Dankeschön. Ja. So an die Sache ranzugehen, weil wenn man so viele Erwartungen hat, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht. Ist wahrscheinlich, und alle geilen sich jetzt daran auf, dass der Millennium Falcon aus Styropor nachgebastelt wird. Ja. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Versuch von J.J. Abraham. Und J.J. Abraham ist einfach nur, guck mal, ich mache nicht alles aus dem Computer. Ich kann auch oldschool ihr spacken und dann sagen wir, Alter, cool, du bist ja ein cooler Typ. Und dann gucken wir den Film und denken, Alter, was eine Scheiße. Ich bin mir auch noch sicher, er toppt noch irgendwie Jar Jar Binks. Ja, du musst ja an, dann kannst du ja auch an so Filme denken, wie die Voraussagen an diesen Film, den du gestrichen hast aus deinem Kopf, diesen vierten Teil von Indiana Jones, wo auch gesagt worden ist. Das ist ja gut, das kenne ich gar nicht, ja. Ja, da wurde auch gesagt, dass alles wieder auf Oldschool gemacht ist und das Erste, was du siehst, ist irgendein Erdhörnchen, was CGI ist. Das haben die Schwachmaten bei Game One nämlich mal erzählt. Und das daraufhin ja. Habe ich, ich weiß nicht, was ich darauf gehört habe, auch in einem anderen Filmpodcast, und die haben gesagt, das hat er nie gesagt. Ich habe das aber auch mal gelesen. Von daher kann ich das nur bestätigen. Kurze Frage. Aktuell läuft ja das Spiel der beiden letzten Finalisten bei einer WM. Also das waren ja vor 4 Jahren die 2 besten Mannschaften, wenn man es mal so sehen will. Ja. Wo seht ihr Spanien und die Niederlande in diesem Jahr? Ich persönlich sehe sie natürlich, also ich sehe Spanien ganz klar im Finale. Vor allen Dingen mit so einem Diego Costa da vorne. Das finde ich schon echt frech, dass man so einen Stürmer da noch hat. Und Holland, weiß nicht, Viertel- bis Halbfinale. Oh, nebenan wohnt Spanier, die freuen sich schon. Ey, war das echt Spanier? Ja, ja. Ich habe erst gedacht, das wäre eine Flatulenz. Nee, neben uns wohnt Spanier. Ja, die Vuvuzela doch noch da gehabt. Ne? Nee, ich glaube aber... Ich habe irgendwie die Meinung, dass zwar beide natürlich irgendwo eine Rolle spielen im Viertelfinale und so weiter, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Spanien nicht so weit kommt. Also das Finale, glaube ich, nicht erreicht. Ich glaube, die fliegen irgendwie im Halbfinale raus. Ich habe ja zuletzt Kritik an der Spielweise, dass das so ein Mittelfeldgeplänkel ist und nicht mehr so zielstrebig und so spektakulär Richtung Tor geführt wird, das Spiel gerät. Vergibt in den eigenen Ballbesitz, wurde da gesagt, glaube ich. Ja, genau, irgendwie so, richtig. Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil ich halt nicht allzu viele Spiele von Spanien seit der EM gesehen habe. Aber allein das, was da an Namen auf dem Platz steht, da kann ich nur davon ausgehen, dass die Top-Favorit sind. Also mit Brasilien und Deutschland sind das meine 3 Picks, würde ich glauben. Ich glaube, Argentinien musst du auch noch mitzählen. Ja, kann ich ganz schwer einschätzen, weil... wenn ich an Argentinien denke, dann ist es natürlich Messi, klar. Dann hast du... Higuain? Ja, genau. Auf was ich hinaus will, ist... Di Maria? Also denk ans Champions-League-Finale? Ja, das sind alles gute Spieler, aber das möchte ich jetzt erstmal sehen, wie das miteinander harmoniert. Also überleg mal 2006, wie geil die da Fußball gespielt haben in der Vorrunde. Ja. Das hat auch keiner kommen sehen. Also ich möchte Argentinien mit Sicherheit hier nicht irgendwie als Fallobst oder so ansehen, aber... Das also Messi muss sehen. Auf jeden Fall jetzt mal auf dieser Bühne was abliefern. Ja, das würde ihm gut zu Gesicht stehen. Ja. Aber was ich interessant fand, Anthony Pettis hat heute bei Facebook, also wer den nicht kennt, das ist ein UFC-Kämpfer, hat heute Facebook gefragt... Der erste geoutete homosexuelle UFC-Fighter, das musst du noch dazu sagen. Pretty Tony, ja, ich glaube mit Pat Patterson hat er zusammen was gehabt. Ja. Pat Patterson hat es immerhin auf die 2 in der Bild-Zeitung geschafft heute. 11 Meter, Kinder, 11 Meter. Ich muss dich leider erst einmal unterbrechen. Ja, warte mal ab. Aber ich sag's trotzdem ganz kurz. Und hab's direkt auch vergessen, was ich sagen wollte. Pretty Tony Pettis. Ja, der hat gefragt, was seine Facebook-Fans letzten Endes glauben, wer Weltmeister wird oder wer im Finale steht. So hat er gefragt. Ja. Und ganz häufig wurde folgende Partie genannt. Deutschland-Brasilien. Das habe ich gestern schon mitbekommen. Nach der Partie Brasilien gegen Kroatien, das waren 11 Meter, Kinder. Ja. Wer war das? War das dieser De Vries? Oder war das doch keiner? War das vielleicht doch keiner? Ich sah gerade ein bisschen komisch aus. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, ich aber auch jetzt nicht mehr. Also jetzt die zweite Zeitlupe sah ein bisschen so aus, als ob er ihn gar nicht hinten getroffen hätte. Das muss, guck mal, der muss jetzt aus dem Tor raus, ist klar. Wenn er mit zwei Pullen jetzt. Okay, Arjen Robben gibt nochmal einen Tipp. Einfach halten, Junge. Xavi Alonso. Xavi Alonso tritt an. Der hat eine ordentliche Kanaille im Söckel. So, ich sag, er schießt rechts unten nicht, sondern links halb hoch. Ich sage links. Links halb hoch, links halb hoch bis links. Ich habe links halb oben, hoch gesagt. Rechts oben. Dann sage ich links oben. Rechts oben. Halb hoch. Oben, gut. Ach, da freut sich schon. Ja. So, Xabi Alonso läuft bei mir jetzt an zum Strafstoß. Ja, ja, ja. Ja, ja, links unten. Das war ich, der im Intro gesungen hat. Ja, ja, ja. Ach, das ist ja... Das ist ja, weil ich mit... Ja. Fällt mir was ein, das kann ich ja eigentlich hier mal so... Bei Toren, die wir live mitnehmen, kann ich das ja eigentlich direkt mal live einspielen. Oder? Eigentlich ja. Und jetzt mal gucken. Doch. Er ist draufgetreten, unglücklich, definitiv. Es war keine Absicht und ist dabei mitgeschlittert. Geschlittert? Pass mal auf gleich nochmal. Er ist auf das rutschende Bein von dem Holländer getreten und ist damit weggeslidet. Ja, ja, gut, es geht natürlich in die Richtung, wie man erwartet hat. Da freuen sich wirklich wie alle. Ja. Also leider Gottes beginnt er mit seinem Torschrei erst später. Ja. Steht schon 2-0 jetzt mittlerweile, oder? Das Getrunken war echt das Tor schon. Das war ja gefühlt am Anfang des Podcasts und jetzt bin ich schon völlig erschöpft. Also... Dieses Internet, das muss mal ein bisschen zackiger werden, das gibt's doch gar nicht. Vicky, und das Problem ist ja, du guckst ja alle Spiele im Stream, ne? Also alle, die du zu Hause guckst, ne? Ja, ich guck alle, ja, im Stream. Naja, dann kannst du aber, musst du immer die Fenster zumachen. Ja, das ist ein bisschen doof, das stimmt schon, aber was soll ich jetzt machen? Ich kann mir jetzt ja keine Satellitenschüssel nur wegen der WM holen. Die ganze Zeit war bei Amazon dieser... DVB-T-Stick fürs iPhone auf Platz 1. Habt ihr das gesehen? Nee, aber ich sag mal. Das war der finnische Torschrei. Ich hab da schon ein bisschen altaramäisch auch vielleicht rausgehört. Ja, mit Sprachen, da komme ich nicht ganz so klar. Nee, im Gegenteil, du sprichst sogar Sprachen, die überhaupt nicht mehr gesprochen werden. Die ausgestorben sind. Ja, ich lerne nur Latein. Ja. Und Objective-C als nächstes. Objective-C, ja. Ach, der Comic Sans. Pass mal auf. Ich finde, das ist ja jetzt ein Riesenvorteil für Spanien, weil ich glaube, das kommt denen sehr entgegen, oder? Wenn Holland jetzt ein bisschen mehr Druck machen müsste, obwohl Spanien eigentlich die Mannschaft ist, die jetzt ein bisschen mehr Druck macht nach dem Tor. Roger, wer war der Ball? Kannst du es aussprechen? Die Nummer 22? Ja. Oh, das und Chelsea? Ich. Moment, ich guck nochmal nach, wie er geschrieben hat. Oh, das kann ich auch. Azpilicueta. Ah, Piccoleta. So heißt er. Das ja, geht Mann, einem Mann. Ja locker von der Lippe. Ricky, ich möchte noch mal einmal fragen. Steht noch dieses Angebot an Sergio Ramos? Ja, ich bin großer Sergio Ramos-Fan, das kann ich an der Stelle noch mal verkünden. Ja. Und ich würde gerne mit Sergio Ramos mal, ja, letzten Endes eine kleine Pimmelparty feiern. Oh, der und Guti, wir drei. Wir würden so miteinander rumpimpern, das kannst du dir gar nicht vorstellen, du. Guti war doch aber nicht hübsch, das war doch eher eine... Das war eine süße Maus. War so ein bisschen androgyn dann also, noch dabei. Ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Guti, Sergio Ramos und Anthony Pettis. Nee, Fernando Torres im Darkroom in Barcelona abzuhängen, würde ich es machen. Ich würde mir ordentlich hinten eine Tube Gleitgel rein manövrieren und dann würde ich sagen, Leute, es gibt keinen Let the show begin. Ja, genau. Let's get ready to rumble. It's time. Ja. Oh, Gott sei Dank hier nochmal die Torlinientechnologie, damit man auch ganz sicher sieht, dass dieser Elfmeter drin war. Ich bin auch sicher, war drin. Das ist so lächerlich, dass sie das auch immer noch zeigen. Beim ersten Tor kann ich es noch verstehen. So, hier, ey, Leute, nochmal ins Gedächtnis rufen, wir haben die Geschichte, aber ey, Alter, jetzt nochmal. Viel besser würde ich es finden, wenn eine riesengroße grüne Leuchte irgendwie auf dem Tor stehen würde, die dann immer leuchtet. Ja, im Eishockey, ne? Ja. Ja, das wäre schön. Ja, oder es müssen irgendwelche lustigen Maskottchen mit so Rundleuchten auf dem Kopf da hinten stehen und dann springen oder irgendwas. Wenn die Bayern Tor schießen, dann kommen immer so am Rand so Luftmännchen werden so, ja. Soll man die erklären? So, ja, ja, ist schon klar, die Zotteltiere, ne? Da. Diese Zottelmännchen, ja. Ja, da weiß man auch mal direkt, was los ist. 15 Jahren mal richtig in. Ja, da waren ja. Die bei jeder großen Möbelhauseröffnung oben am Dach, ne? Wo wir wieder bei der Love Parade sind, auch da. Da waren sie auch ganz groß. Ja, und da wurden die erfunden letzten Endes. Weil da, im Endeffekt, hat man sich da die Bewegung von den tanzenden Ravern abgeschaut. Weil die ja wirklich so getanzt haben. Mit ähnlichen Frisuren und gleichen Körperbau. Das war ja. Zeit. Wie so ein Sack Schrauben, der Körperbau, ne? Ich fand es übrigens schön, als die Mexikaner gegen Ghana, gegen Kamerun heute in Natal gespielt haben, weil ich natürlich Natal kannte, Chris, du natürlich auch. Ich kenn's auch durch die UFC, ja. Das fand ich irgendwie toll. Ja, ich auch, muss ich sagen. Wobei, ich weiß, man weiß viel zu wenig über Brasilien, fällt mir jetzt schon auf bei dieser WM. Man denkt immer so, man wüsste viel. Das Thema hatten wir gestern, glaube ich, und da haben wir beide irgendeine... Du hast doch gar kein Auge für gefährliche Situationen. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch mir gerade bin mir mit meinem Rollstuhl über den Zeh gefahren. Ach so, ja. Da gab's irgendein Interview und da wussten wir beide nicht, ob das ein brasilianischer Nationalspieler ist. Und da habe ich gesagt, doch, das ist einer, denn ich erkenne jetzt seitdem ich so viel UFC gucke, die portugiesische Sprache raus. Erstens, weil die ist eine wunderschöne Sprache, muss ich wirklich sagen, und sie ist schon unique. Definitiv. Da kann man dir nicht widersprechen. Ja, aber wirklich, so mit Brasilien durch die UFC ist man da dem Land ein bisschen näher gekommen. Also ich kann dir da, wenn du von Brasilien auch mal was richtig Cooles sehen willst, da gibt's eine Dokumentation, da ist einer innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, komplett durch Brasilien, einmal quer durchgelaufen, am Amazonas vorbei. Von der Gio läuft die schon mal, die ist echt toll. Der Gio wird jetzt ausgeschrieben übrigens. National Geographic Channel steht da jetzt, muss man drauf achten. Ja, aber schön. Es wird jetzt ausgeschrieben, ist auch gar nicht viel Text, der jetzt oben links steht. Ja. Habt ihr das von Persi mitbekommen, dass der bis 42 noch spielen will? Ja, wer ist der jetzt? Warum nicht? 30? Dann 30? Warum hier mal mit einem Monster-Einwurf? Das kennt man ja gar nicht. Ja. Wir können ja ganz kurz noch mal vielleicht über das Spiel Mexiko gegen Kamerun. Haben wir denn zu Brasilien schon alles gesagt? Nö. Was ist denn jetzt los? Haben wir bestimmt noch nicht. Kannst du ja noch was sagen? Alfa Vila Theo, boa tarde. Hello! Hello! Hier, oh, I hear me doppelt. Hier ist Germany speaking. Hello! Hello! Hello? Hello? Alfa Vila Theo, boa tarde. Do you speak English? No, speak English. Oh, you are very friendly. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Siehste? Zum Schluss haben wir uns doch noch geeinigt. Ja, das war eine unfreundliche Frau aus Rio. Mit denen rede ich nicht so gerne. Da hat mir die süße Maus aus Sao Paulo, wann war das, am Donnerstag oder am Mittwoch, besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, über Brasilien fand ich, gibt's ja eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel, was man da noch sagen könnte. Außer was wir das gesagt haben, dass die wahnsinnig angespannt wirkten. Habt ihr das gesehen, dass der Schiri, als er seine Linie da gelegt hat, über die Füße der Spieler gesprüht hat? Ja. Würde ich mich beschweren. Warum? Wegen Körperverletzung oder was? Würde ich sagen, das ist eine Beschmutzung meiner Klamotten. Schuh eingesaut. Ja. Der Glubasch hat heute gesagt, das wäre Sahne, die da auf den Boden sprühen. Das ist auch noch eine lustige Idee. Sprühsahne. Ja, ja, klar. Das wäre mal schön. Sekundenkleber wäre lustig. Ja. Das wäre wirklich lustig. Der klebt einfach fest an die Spieler. Ja. Ja, nee, also ich mache mir um Brasilien ehrlich gesagt wenig Sorgen, vor allem nach dem Spiel Mexiko gegen Kamerun. Ich glaube, dass gegen Mexiko für Brasilien ein Sieg möglich ist, auch wenn es der Angstgegner ist. Wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel, aber mit dem Sieg im Rücken glaube ich, dass sie da auch gewinnen werden. Und dann bin ich halt gespannt am letzten Spieltag auf Mexiko gegen Kroatien. Also vorausgesetzt, die Kroaten gewinnen gegen Kamerun. Weil das müssen sie natürlich, sonst ist das Ding durch. Der Kovac hat aber auch saftige Worte gefunden für den Schiedsrichter und für die komplette FIFA. Also das fand ich schon... Ja, da hat sich der Kovac aber auch nicht mit Ruhm bekleckert, zu sagen, im FIFA-Logo sieht man das Respektzeichen oder irgendwie, was er da gemeint hat. Und dann denke ich mir, ja genau, und das, was du jetzt machst, wo genau ist da der Respekt? Also, ja. Ich meine, natürlich ist es... Wir brauchen noch nicht darüber reden, dass das eine scheiß Geschichte war und für Kroatien echt übel, weil sie wirklich gut gespielt haben und letzten Endes durch diese Aktion das Spiel verloren haben. Wahrscheinlich, muss man natürlich sagen. Aber ich denke schon, dass sie das 1-1 hätten halten können, oder? Das glaube ich auch, ja. So, deswegen kann ich das schon verstehen, aber als Trainer musst du da, glaube ich, ein bisschen diplomatischer agieren. Weil so mit so einer Scheiße, dass wenn das so weiterläuft, hier 100 Freistöße oder Elfmeter fallen und das dann hier wie so ein Zirkus ist oder was er da gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, die Spieler, finde ich, können sowas vielleicht noch sagen, aber als Trainer solltest du... Genau. Vor allen Dingen darfst du ja nicht vergessen, du musst noch mindestens zweimal spielen und auch da wird ein Schiedsrichter auf dem Platz stehen. Und ich glaube, dass der Schiedsrichter eher ja dann sich an die Worte erinnern kann, was der Herr Kovac gesagt hat. Vielleicht sich dann anders entscheidet in der ein oder anderen strittigen Situation. Also sowas würde ich nicht ausschließen wollen. Weil die Schiedsrichter untereinander werden sich mit Sicherheit auch... Mit Sicherheit, aber erstmal per se möchte ich den Schiedsrichter irgendwie keine Sache unterstellen oder so. Aber mit Sicherheit hat er sich damit jetzt keinen Gefallen getan, dass er so eine Scheiße da gelabert hat. Der Typ geht mir aktuell eh ein bisschen auf den Nüsse, muss ich sagen. Da müssen wir mal abwarten, ob der überhaupt noch lange dann Trainer bleiben wird. Er hat ja jetzt, glaube ich, nur die Qualifikationsspiele, also die... Ich glaube, in der Qualifikation ist er... Er ist gekommen, nachdem sich Kroatien zuerst nicht direkt qualifiziert hat und hat dann diese zwei Spiele gegen Island oder so. War das gegen Island? Gegen Island, ja. Da saß er auf der Bank und jetzt hat er praktisch sein Debüt gegen Brasilien bei einer WM als Trainer gegeben. Ja, weiß ich. Lass mal es einfach mal so dahingestellt. Ja, lass mal. Ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen von dem Kamerun gegen Mexiko spielen, müsst ihr mir jetzt ein bisschen erzählen. Ich hab nur 5 Minuten gesehen, als wir aus dem Restaurant raus sind und ein bisschen durch Hannover gegangen sind, da gab's am Hauptbahnhof bei uns ein Public Viewing. Eines von, glaub, 4 Public Viewings in Hannover. Bin ich auch ein bisschen überrascht, dass wir eine so unfassbar aufgeschlossene Stadt sind. Aber dann sind wir da ein bisschen geguckt und da war auch so ein offizieller FIFA-Merchandise-Stand, das war ganz witzig. Und dann auf einmal gab's da schon diese erste Situation, wo es Freistoß für Kamerun gab, wo der eine Mexikaner den Ball mit dem Rücken abgefälscht hat. Was denn? Ja, waren gerade die Kollegen vom Karneval wieder dabei. Also die Holländer, die niederländischen Fans, die sind wirklich für sich für keine Verkleidung zu doof. Also nö, das ist wahr. Das kennt man aber nicht anders. Hier ist meine Section. Ja, die Mulatten meinst du, ja. Und dann ist ja auch schon relativ zeitig das Tor gefallen. Das heißt also, ich habe diese ganzen strittigen Schiedsrichtersituationen gar nicht mitbekommen. Was ist denn da vorgefallen? Ich habe 2 Tore nicht gegeben, ihr kriegt diese, die eigentlich eindeutig Tore waren. Das ist eigentlich danach zu sagen. Das hat der Trainer auch sehr deutliche Worte im Nachhinein gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie er richtig heißt. Ich weiß nur, dass er in seiner Heimat in Mexiko als Laus bezeichnet wird. Ist ja auch schon mal ganz interessant zu wissen. Also ist auch ein bisschen despektierlich. Und ja, Mexiko hätte eigentlich, wie Ricky eben schon gesagt hat, 3-0 gewinnen müssen. Also ich fand, das erste Tor ist strittig. Also da möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man das unbedingt geben muss. Übrigens heißt der Trainer Miguel Herrera. Heißt er. Und auch er hat Mexiko erst nach der Qualifikation übernommen, beziehungsweise erst für ein Spiel, und zwar gegen Honduras. Oder hat USA gegen Honduras gewonnen? Irgendwie so eine Geschichte gab. Nee, die USA hat gegen nicht Parma natürlich, sondern wie heißt denn das Land da unten? Panama, gewonnen. Und das erst hat Mexiko die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ermöglicht. Und was auch noch interessant war, die haben 4 Trainer verschlissen in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Das fand ich auch, also ist beachtlich. 4 Nationaltrainer einer Qualifikation. Ich glaube auch nach einem Trainerjob in Mexiko wirst du ja auch nicht mehr weiterleben. Ich glaube, da wirst du auch irgendwo mit einem Kopf gestückelt. Auf einer Schildkröte enden. Die stückeln alle Leute, machen Fotos von denen. Ist wirklich so. Aber wie gesagt, das erste Tor, das war noch knapp, muss man dazu sagen. Und beim zweiten Tor, Pocho, also beim besten Willen, das kann man sich im Endeffekt 6000 Mal angucken und man wird nicht erkennen, was das Problem ist. Also es nicht mal sowas, wo man sagen könnte, okay, da stand da ein bisschen komisch oder weiß der Kuckuck. Es war einfach lächerlich, absolut lächerlich. Katastrophale Fehlentscheidung. Eine Situation gab's. Da war der Schiri ausnahmsweise mal richtig mit Abseits. Da hat der Kopfball spielende Spieler aber nicht den Ball ins Tor getroffen, ne? Sowas war das da auch. Ja, genau. Da hat einer, eigentlich muss er den machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Aber eigentlich muss er den machen und es gelingt ihm praktisch diesen Ball eigentlich mehr zu klären, als aufs Tor zu bringen. Also, gab schon, gab schon spektakuläre Aktionen da von Mexiko teilweise. Wen ich besonders geil fand, war hier natürlich, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Hat ich glaube, jetzt könnt ihr euch was gespielt. Gefasst machen. Ich habe aus dem Wohnzimmer wen schreien hören. Ja, hat bei Barcelona gespielt. Pocho, weißt du noch, wie er hieß? Der hat die zwei Tore geschossen, die jetzt dann nicht gegeben wurden. Er war Song. Nein, nein. Der Junge. Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Giovanni dos Santos. So, ah. Den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig gut. Hat mich auch gewundert, dass Chicharito draußen bleiben musste. Aber wie ich mitbekommen habe, hat ja der Nationaltrainer nicht allzu viel für die Legionäre übrig. Und ja, toll. Setzt auf Spieler aus dem eigenen Land. Wie Capello, ne, bei Russland. Der hat auch nur Spieler aus der russischen Liga nominiert. Aber wieso macht man sowas? Das weiß ich leider nicht. Ich finde die Herangehensweise nicht ganz so clever, weil es gibt ja einen Grund, warum solche Spieler dann bei Top-Vereinen, muss man dazu sagen, in Europa spielen. Und das hat meistens was mit der Qualität zu tun. Ich meine, Hernandez, also Chicharito, der ist ja jetzt auch nicht Stammspieler bei Manchester United, aber der ist immer, der ist so gefährlich. Und jetzt müsst ihr mal kurz gucken, da ist das 2-0. Nee, nee. Nicht. David Silva von? Ja. Von? Wo spielt denn der jetzt aktuell eigentlich? Man City. Meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. Ach, immer noch bei Man City. Okay. Ja. Ja, ich hätte ja sein können, dass der jetzt auch schon in Hannover unterschrieben hat. Jetzt, wo es bei euch richtig rund geht. Ja, geht's richtig rund. Ihr habt aber auch einen neuen Transfer, also neuen Transfer-Coup. Ja. Es war ein Coup. Ja, wir haben jetzt endlich einen Vertrag für den Stadion-Gastronomen. Der hat jetzt endlich unterschrieben. Davor war es einfach nur ein Deal per Handschlag. Jetzt ist alles unter Dach und Fach. Und jetzt sind es dann letzten Endes, kann man, wenn man rechnen kann, klar, nur noch ein Kracher. Naja, also der Ginczek war nicht der erste Kracher. Nee, eigentlich war es dieser Mentaltrainer oder Konditionstrainer. Das war ein Kracher, absoluter Kracher. Und jetzt natürlich, dass es praktisch rote Wurst gibt vom Würstchenkönig oder wie der heißt. Das ist der zweite Kracher. Ja, jetzt holen wir noch irgendwelche Spieler, die uns letzten Endes nur in der Breite verstärken. Weil im Endeffekt steht ja das Team. Der Caterer steht, der Mental Coach steht. Im Prinzip könnte er jetzt losgehen. 1-1! Was für ein Tor von Pettis, sage ich schon. Robin Pettis. Anthony Pettis mit dem Showtime-Kick. Wahnsinnstor von Pettis. Anthony Showtime-Pettis oder Pretty Tony Pettis? Schau dir nochmal das Tor jetzt erst an von Anthony Pettis hier. Anthony von Percy Pettis, ja. Also, warte. Muss mir sehen die Holländer aus, das gibt's ja gar nicht. Bei irgendwem von euch höre ich aber das Spiel. Oh, bei mir. Ja gut, dann sieht man ja. Ich glaube, der Mann, der sich gefreut. Kein Abseits sieht man ja relativ deutlich hier. Weltklasse. Besser hätte. Ich musste erst mal so treffen, ja. Robin van Persie, der ja nur bei Manchester United bleibt, weil der Bonds-Coach Louis van Gaal dort übernimmt. Was denkt sich wohl jetzt Klaas-Jan Huntelaar? Scheiße, denkt er sich. Ich glaube, Punkt. Scheiße, Punkt. Der alte Mann wieder getroffen. Ja, mit seinen grauen Schläfen da, also wirklich. Das ist auch unmenschlich, oder? Dass man sich sowas nicht mal färbt. Das verstehe ich aber auch nicht, du. Da bist du so ein Mensch der Öffentlichkeit, da musst du dir doch mal wirklich da diese alte Scheiße da wegmachen. Echt mal, ich rasiere mich überall und der macht noch nicht mal seine Haare wieder richtig dunkel. Der rennt da rum wie Laus Bubi. Aber man muss noch mal ganz kurz zu dem Spiel Mexiko gegen Kamerun sagen, dass Kamerun für mich erschreckend schwach gespielt hat. Also die hatten 10 Minuten, 5 Minuten, wo sie ganz okay gespielt haben, auch Chancen hatten. Dann fiel auch ein Tor, das war also ganz klar abseits, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sonst fand ich's sehr, sehr dürftig, was die gezeigt haben. Kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Spiel gegen Deutschland. Also grundsätzlich, was ich bisher gesehen habe, diese Partie hier, die erste Halbzeit, das bisschen oder zumindest die Zusammenfassung, die ich bei Bild gesehen habe von Mexiko gegen Kamerun und dann das Brasilien gegen Kroatien Spiel. Ich war sehr pessimistisch wegen der deutschen Mannschaft, weil ich wirklich nichts Spezielles an dieser Mannschaft gesehen habe. Vor allen Dingen jetzt mit dieser mit dieser konservativen Verteidigung. Aber jetzt denke ich mir die ganze Zeit, oder es wird immer, es keimt in mir auf, ich möchte gar sagen, ein wenig Hoffnung. Also ich habe jetzt keinen Schiss mehr. Ich glaube, die Deutschen müssen sich vor niemandem verstecken. Also zumindest vor den Performances, die ich bisher gesehen habe. Denn Spanien gegen Niederlande, da habe ich eigentlich gedacht, einer wird da definitiv auf der Strecke bleiben. Und das ist Holland. Nee, habt ihr das bei dem Dive gesehen? Der ist aufgeschlagen mit dem Gesicht. Ja, aber der Blick danach ist aber auch schön. Guck dir das mal an, das ist ja Freude. Ja, das Dirk, ist Freude. Der Dirk Keut spielt auch noch mit. Das glaube ich ja gar nicht. Doch, doch, der ist im Kader, glaube ich. Ja. Der ist Ü60 schon. Der ist Ü60, ja. Das gibt's doch nicht. Also, ja, für die Spanier ist das ein bisschen wenig, das 1:1 zur Halbzeit. Gefühlt ne? ja, auch wenn ich nichts gesehen habe bis jetzt. Ja, man muss aber dazu sagen, dass es ist halt einfach nur die Halbzeit. Also letzten Endes wird ja dann zum Schluss zusammengerechnet. Ja, das ist wahr. Das ist aber natürlich richtig, ja. Ja, deswegen bin ich ja auch dabei, dass ich ab und zu mal... Ja, ja. Dass nochmal du die Leute auf dem Boden der Tatsachen auch zurückholst, dass sie wissen, wo es ist, ja. Aber bis jetzt muss ich sagen, alle Performances aller Mannschaften, die waren nicht outstanding. Also, aber ich finde trotzdem, also mir hat die erste Halbzeit Kroatien gegen Brasilien hervorragend gefallen. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Weiß nicht, muss man großartig vielleicht auch gar nicht begründen. Es war jetzt kein Wunderfußball oder so, aber hat einfach Spaß gemacht, dass wieder WM ist. Mir hat die erste Halbzeit Mexiko gegen Kamerun sehr gut gefallen. Sowohl bei Mexiko gegen Kamerun als auch bei Brasilien gegen Kroatien hätte ich die zweite Halbzeit nicht unbedingt gebraucht, auch wenn natürlich da Tore gefallen sind, aber die waren nicht so schön anzusehen einfach. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier die beiden letzten Finalisten, so muss man es letzten Endes sagen, was die da noch so zeigen. Chris, aber was man auch noch sagen muss, wir haben natürlich erst 6 Mannschaften gesehen. Ja, klar. Insgesamt, wie viel sind's? 32. Ja. Ja. Wieso steht denn hier 76? Was? Ja, pass mal auf, ich bin auf FIFA World Cup. Da steht FIFA WM in Zahlen. Nummer 1, das größte Einzelsportereignis. Insgesamt, 76 kann gar keine gewesen sein. Pass auf, insgesamt 6.598 Spieler, über 34 Millionen Zuschauer, 16 Gastgeber, 8 Weltmeister, 19 Auflagen, 76 Mannschaften, vielleicht ist das insgesamt bei insgesamt, allen. Insgesamt, ja. Ja. 2.208 Tore und 772 Spiele. Okay, das wird insgesamt sein. Ich glaube nicht, dass 772 Spiele für diese Weltmeisterschaft angesetzt wurden. Aber interessant zu wissen, oder? 2208 Tore in 772 Spiele. Das ist eigentlich gar nicht so ein geiler Schnitt, oder? Komm, aber passt auf rein, ne? Gefühlt gab es ja auch nicht immer so Schützenfeste. Da ist ja auch viel Kacke in der Buchse immer bei so einer WM. Also da ist man ja eigentlich darauf... Bestätigt wieder die alte Weisheit, dass die meisten Spiele im Fußball 2:1 enden. Das ist wirklich, so ist es. Ja. So ist es wirklich, ja. Herr Pocho, ist dir noch was aufgefallen bei Kamerun? Ich war auch überrascht von den schwachen Leuten aus Kamerun, weil es irgendwo so rüberkam, als auch vor dem Turnier und als ob die wirklich da richtig motiviert an die Sache rangehen. Aber es fehlte irgendwo die Durchsetzungskraft und der Wille irgendwo in der Mannschaft. Das ist mir aufgefallen. Ich war überrascht darüber. Aber ich hätte auch mit einem Sieg von Mexiko oder ich habe auch auf einen Sieg von Mexiko getippt. Man muss vielleicht noch ganz kurz diesen Wuschelkopf von Kamerun herausstellen. Diesen, ja, der so lustig aussieht. Ja, mit der Spieler mit der Nummer 2. Ich habe mir den Namen natürlich nicht gemerkt. Der irgendwie in England spielt, jetzt aufgestiegen ist. Und das ist eigentlich ein Spieler, das war der beste Kameruner. Ist der den Freistoß, glaube ich, geschossen hat, ne? Richtig, genau der. Ja. Und den sollte man eigentlich vielleicht dann beim ein oder anderen Top-Club in Deutschland auch mal. Und vielleicht auch in Stuttgart, ne? Ja, gut, aber wir holen nur Knaller. Als Kracher, klar. Ja. Also für uns muss es dann schon so ein Giovanni Dos Santos sein. Ja, na klar. Oh, da würde ich mich freuen. Giovanni Dos Santos in Stuttgart. Willst du ja noch ein Trikot holen, oder? Nee. Mit Trikots habe ich es nicht so. Ich habe jetzt heute mehrfach Leute schon gesehen in Deutschland-Trikots. Finde ich, und ich auch irgendwie. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr schick, das Trikot. Bis auf diesen Streifen auf dem Rücken. Ich mag das Rot-Schwarze lieber. Ja, kann ich mit leben, aber ich finde das Heimtrikot auch äußerst hübsch, muss ich sagen, bis sich dann der Mensch umdreht und hinten diesen komischen Streifen auf dem Rücken hat. Das finde ich ganz kacke, aber von vorne finde ich es ein fantastisches Trikot, muss ich sagen. Du hast ja immer was zu meckern. Ja, aber ich finde das ein richtig schönes, einen schönen Zwirren, muss ich sagen. Also von den ganzen Trikots, die ich da bisher gesehen habe, die sehen alle ganz schön kacke aus, aber das von den Deutschen schick. Ich hab hier noch was ganz Interessantes, und zwar so ein Social Buzz Tool. Das sagt mir, welche Namen aktuell am meisten auf Facebook und auf Twitter und YouTube und so gehandelt werden. Jetzt aktuell. Was denkt ihr denn, welcher Name aktuell, also natürlich geht's um Fußball, welcher Name aktuell am meisten gedroppt wird? Auf Van Persie. Nee. Beckenbauer. Nee, Xabi Alonso. Xabi Alonso? Ja, dann ist Diego Costa, dann kommt Robin Persie heißt er hier noch. Also, ja, gut, RVP heißt er. One of a kind. Ja, so sieht er aus. Diego Costa war ja auch involviert in den Elfmeter, ne? Also macht schon Sinn. Also das macht Sinn. Und wenn ich jetzt auf Mannschaften klicke, dann ist es Spanien, Niederlande, Brasilien vor Mexiko und überraschenderweise Kolumbien auf 9. Das ist ja ein Skandal. Da möchte ich nochmal. Deutschland wird überhaupt nicht genannt. Österreich, Australien auf 4. Das sieht nicht so gut aus. Deutschland ist, was Social Media angeht, nicht so gut aufgestellt. Obwohl ich immer wieder aus Brasilien höre, wenn man da irgendwen interviewt, dass die Deutschen und die Brasilianer die Top-Favoriten sind. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also für mich sind es 3. Spanien, Deutschland, Brasilien. Und Costa Rica. Costa Rica, richtig. Ja. Hier habe ich die Situation gerade nochmal gesehen, wo er ja gar nicht den Ball berührt hat, der Mexikaner, sondern ein Eigentor war von dem Kameruner. Das habe ich nicht hingeguckt. Also vom Eigentor habe ich nicht. Das gibt's ja wirklich nicht. Und das Thema hatte ich paradoxerweise mit meiner Freundin vorhin. Und zwar habe ich mit ihr dann nochmal drüber geredet, dass wir da 22 Vollprofis, die für diesen Job leben und sterben, auf dem Platz haben. Und natürlich 3 Amateure oder beziehungsweise Semiprofessionelle, die nebenbei das nur machen, aber als Fulltime ihren Jobs haben, als Anwälte oder Chirurgen oder so. Das ist ein bisschen schwierig zu verkaufen, meiner Meinung nach. Ich finde, man sollte irgendwie mal langsam soweit sein, und die FIFA hat ja eigentlich genug Kohle, Fulltime Schiedsrichter einzustellen, oder? Ja, also dann wird dann auch wieder wahrscheinlich über Sachen gesprochen, wie dass der Reiz verloren geht und was ist besser daran an einem, was ist besser an einem Fulltime-Schiedsrichter? Der entscheidet ja genauso wie einer, der es nicht ist. Nee, dass du diese Diskussion endlich mal aus den Latschen hast, dass das Amateure sind, die Vollprofis. Ich sehe die Diskussion gar nicht so groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe es auch so, dass man natürlich jetzt ein bisschen Pech hatte, dass gleich bei den ersten 2 Spielen eklatante Fehlentscheidungen getroffen wurden. Aber man muss dann mal gucken, wie häufig das insgesamt bei so einer WM dann ist. Also wenn sich das dann, jetzt sage ich mal, nicht so fortführt und wir jetzt in Zukunft hier bei jedem zweiten Spiel spielentscheidende Szenen vom Schiedsrichter falsch beurteilt wissen, dann will ich das natürlich auch geändert haben. Aber jetzt zum ersten Moment denke ich mir, mein Gott, bleibt erstmal locker, warten wir mal ab. Diese Diskussion, mir kommt das so vor, als ob wir die wirklich bei jeder WM führen, dass die Schiedsrichter vor allem. Nee, also ich führe diese Diskussion im bekannten Freundeskreis gefühlt alle 14 Tage. Ach, du meinst auch in der Bundesliga? Absolut. Champions League auch. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Doch, absolut. Ja, ich kann es nur so sagen. Also ich finde, dass mehr richtig gepfiffen wird als falsch. Naja, das wäre auch schlimm, wenn es andersrum wäre. Hier geht's aber nicht darum, um einen prozentualen Anteil, sondern hier geht es darum, wie man möglichst effektiv pfeifen kann. Und das kann man meiner Meinung nach am besten, wenn du wirklich Vollprofis, die sich da den ganzen Tag mit beschäftigen oder darauf geeicht sind und trainiert sind. Aber irgendwie. Wie willst du zum Beispiel das mit diesem Elfmeter? Er sieht das ja. Also was hättest du jetzt da trainieren wollen? Dass der besser steht oder dass er... Ja, dann hast, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber du hast halt noch 500 andere Situationen in so einem Turnier. Nee, das ist besser. Jetzt auch nicht schon wieder ein Angriff gegen dich gewesen, weil du gleich so pumpig wirst, sondern das war jetzt einfach nur Interesse halber nachgefragt. Weil ja, du kannst ja immer ein Gegenbeispiel für irgendwas immer... Also was? Du bist immer noch pumpig. Ich frage ja nur, was man genau verbessern könnte. Das ist eine ganz einfache Frage. Nochmal, es geht jetzt nicht gegen deine Meinung, sondern es geht einfach darum, was könnte man exakt verbessern beim Schiedsrichter, weil er sieht die Situation, er kennt ja per se die Regeln, das unterstelle ich jetzt mal jedem Schiedsrichter. Also wenn ich mir den Japaner als Beispiel nochmal nehme aus dem Eröffnungsspiel, der hatte das schlimmste Stellungsspiel eines Schiedsrichters, welches ich jemals erlebt habe. Da gebe ich dir recht. Also das, was Schlimmes habe ich noch nicht erlebt. Und das kannst du hundertprozentig trainieren. Also ist meiner Meinung nach. Er stand frontal bei dem Elfmeter zum Fred. Und da kannst du halt wirklich schwierig sehen, dass der da umgerissen wird. Aber wenn der ein bisschen diagonal gestanden hätte, hätte er es gesehen, dass da nichts war. Dass da keine Berührung stattfand, außer am Arm, dass er ihn da ein bisschen berührt hat. Also da gibt es meiner Meinung nach schon Situationen, die du unter der Woche trainieren kannst und dann am Wochenende abrufen kannst. Also das ist jetzt meine Bauernmeinung dazu. Naja. Ja. Geht jetzt übrigens gleich weiter hier. Jetzt war ich auch gerade zu Olli und Olli, ne? Jetzt geht's wieder. Ja, wie gefallen euch die beiden? Ich mag das. Ich mag das auf jeden Fall. Hör ich mir auf jeden Fall lieber an als KMH dabei. Ja, absolut. Ich auch. Und Ricky? Ja, besser als die Nazi-Braut. Aber ach ja, dieses Fußballübertragung in Deutschland ist für mich irgendwie noch nicht so weit, wie es sein kann. Ich habe mir bei dem Eröffnungsspiel auch wieder gedacht, warum macht das Bellaretti alleine? Warum ist man in Deutschland noch nicht so weit? Bei Sky ist man ja inzwischen so weit, zumindest bei einem Spiel am Spieltag, dass man Play-by-Play kommentiert. Ja, aber die Sky hat, die ich damals gehört habe, das war Effenberg, Mal Beckenbauer, was hatte ich dann nochmal? Metzelder macht das jetzt. Nee, das habe ich noch nicht gehört, aber die sind jetzt für mich nicht so Entertainment pur. Also Effenberg ist Wahnsinn, finde ich. Ja, ist Geschmackssache. Also ich stehe dann mehr auf diese englische Art, Fußballspiele zu kommentieren. Mhm. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Diese Nachtspiele, sage ich jetzt mal, diese 0 Uhr und 3 Uhr Spiele, die gucke ich mir ja nicht live im deutschen Fernsehen an, sondern die gucke ich dann über die BBC-App oder später. Was? Später. Und die sind dann Englisch und da freue ich mich irgendwie drauf. Ich weiß auch nicht, also irgendwie haben die, vermitteln die mir dann, wenn es dann so Minuten gibt, wo es richtig abgeht, wo spannend ist, wo Action ist, da vermitteln... Wo es sich so ein bisschen auch verbal überschlägt, ne? Ja. Das vermitteln die mir durch ihre Art zu kommentieren besser als Bellaretti. Das wirkt alles stocksteif und so. Ich möchte da gar nicht so sehr drauf rumreiten, weil ganz ehrlich, ich könnte es nicht mal ansatzweise so gut wie Bellaretti, auch wenn der es aus meiner Sicht nicht so gut kann. Aber darum geht's ja nicht. Naja, gut, aber wenn ich was kritisiere, muss ich auch mir überlegen, okay, was könnte er jetzt anders machen? Und ich wüsste nicht, wie du mit der deutschen Sprache anders umgehen kannst. Die deutsche Sprache ist einfach auch nicht dafür gemacht, total auszumarken. Finde ich. Also das merkst du zum Beispiel auch, es gab mal eine Situation, ich glaube, das war, als Sebastian Vettel das erste Mal Weltmeister wurde. Da wollte dieser, war es der von Sky oder von RTL, das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, der wollte unbedingt so klingen wie Engländer, wenn sowas passieren würde. Also die fangen, die gehen ja dann mit der Stimme so hoch, bleiben oben und du bekommst fast schon eine Gänsehaut. Und auf Deutsch hat sich das angefühlt wie ein völlig Geisteskranker, der jetzt hier gerade abgeht. Manchmal kommt mir das so vor, als ob das auch so ein bisschen an unserer Art und Weise zu sprechen liegt oder an der Sprache an sich. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Weil ich kenne keinen deutschen Kommentator, egal wo, der das so rüberbringen kann. Bei keiner Sportart kenne ich die. Mit Sicherheit keinen, der das so rüberbringt, aber wir haben schon ordentliche Sportkommentatoren. Ja, aber die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist richtig. Gut, das ist richtig. Und die sind meistens nicht in der Verantwortung. Das ist das Schlimme daran. Die Frage ist, wie viel hat England? Ich meine, da kenne ich, ich persönlich kenne halt auch nur zwei. Also kann auch sein, dass die auch nicht viel mehr haben. Die beiden, geiles Beispiel ist ja auch schon, auch wenn das vielleicht ein bisschen hinkt, der Vergleich. Warum spielen wir beide FIFA auf Englisch? Ja, es macht halt einfach mehr Spaß, ja. Ja, es macht einfach mehr Spaß. Warum spielen wir FIFA auf Englisch? Weil das ganze Flair anders ist. Wenn ich da diesen Manni Breukmann, der per se, mit Verlaub, das, glaube ich, unfassbar dümmste Schwein, dem Christian Ziege im deutschen Fußball ist, der da ab und zu sich mal zu äußert. Nee, den kann ich mir... Hä? Du magst den? Ja. Das ist ja unfassbar. Nicht bei FIFA, aber ich mag Manni Breukmann in der ARD-Radiokonferenz. Ach so, das als weiß ich früher nicht. Ich kenne den die Deutschen, eigentlich nur von FIFA. Die Nationalmannschaft kommentiert, ich weiß noch, als die WM in Südkorea war, da kamen ja die Spiele irgendwie immer so mittags und nachmittags. Und da habe ich dann praktisch auf Arbeit diesen Stream gehört von der ARD oder von irgendwelchen anderen Sendern da, öffentlich-rechtliche. Und da hat er häufig kommentiert und das fand ich phänomenal. Ja. Aber im Spiel, um da nochmal drauf zurückzukommen, da ist es unerträglich. Das ist schwierig, ne? Und dann noch der Frank Buschmann, der eigentlich auch komplett gekillt wurde durch diese ganze TV-Total-Geschichte. Hey, das komme ich auch nicht drauf klar. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn Olli Kahn und Olli Welke das machen. Ja. Aber ich finde es auch überhaupt, ich finde es öde. Also mich juckt es halt überhaupt nicht. Es ist halt immer die Zeit, wo ich irgendwas anderes mache, weil diese Kulisse finde ich irgendwie scheiße. Ich finde es, mir gefällt es immer besser, wenn man das in einem Studio macht. Am besten, wo man so von mir aus dann im Hintergrund noch ein paar Grafiken sieht oder so. Mhm. Ich gehe da halt mehr so in diese Richtung, ja, Infotainment, NBA, NFL, also lieber Sportcenter so in der Art. Mehr so in diese amerikanische. So wie es Fox macht. Ja, die meisten amerikanischen Sender machen das ja so. Also wie es Fox macht. Du spielst wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen auf die UFC so an. Genau sowas, das gefällt mir. Wenn die da an so einer Art halbrunden Tisch sitzen. Ist natürlich auch schon kompletter Killer hier, wenn du hier in die Tagesthemen gehen musst, ne? Ja, das stimmt, ja. Das nimmt auch, finde ich, immer viel von der Stimmung, wenn da so ein Spiel gerade läuft und möglicherweise, das ist das Halbfinale und eine Minute vor der dann Halbzeit. Dann kommt Gundula Gause und Klaus Kleber und denkst dir, what? Und dann auch noch beim ZDF, das ist ja unerträglich, heute Journal, also. Ja. Ja, also ich fänd's auch geiler, wenn man da einfach, was denn? Ich hab mich da seit Philipp komplett akklimatisiert ans Röpsen. Du ja bis heute noch nicht. Ja, kommt keine Meinung zu. Ich finde das auch geiler, wenn man da in der Halbzeit schön vor so einer ganz riesigen. Kurz, sind da die Ränge leer da oben? Ja. Boah. Ich fänd's auch geiler, wenn die da in so einer schönen, wie bei der, wie heißt denn, UFC Tonight oder wo das ist, wo dann auch Dana White immer zugeschaltet wird. Ja, das ist UFC Tonight, ja. Ja, das ist natürlich geil, ne? Das ist natürlich super geil. Wie Pocho gerade erzählt hat, Sportcenter, das finde ich fast schon wieder zu britisch. Das gefällt mir nicht ganz. Aber so wie es Sky in Ansätzen macht, das ist schon ganz gut, obwohl da siehst du halt überall, dass die Kohle fehlt. Und im Arsche Screens da, wenn du schon SSN HD anmachst, dann siehst du halt unten, das geht mir tierisch auf den Sack, unten am Table, da ist der Screen im Arsch, da ist schon das Logo eingebrannt. Das heißt, wenn sie irgendwie mal das Logo wegmachen und da irgendwie eine Begegnung hin projizieren, dann siehst du halt dieses eingebrannte Logo und so. Und da merkst du halt, Alter, okay, die haben echt keine Kohle am Start. Und ansonsten finde ich, da ist so viel noch zu holen. Und ich glaube, der deutsche Markt wird auch höchstwahrscheinlich niemals bereit sein für so eine amerikanisch geprägte Sportübertragung. Aber ich glaube schon, wenn die es mal. Das ist eine Mentalitätssache. Und ich glaube aber, wenn die Deutschen mal wirklich zu so einer Weltmeisterschaft einfach nicht so Billo reinprojizierte Infos oder irgendwie so ein Twitter-Feed eingeblendet bekommen, sondern so ein richtig geiles Studio haben, so richtig Hightech vollgepumpt, dann wissen die das auch zu schätzen. Aber sie kennen es halt nicht, woher auch. Und die kriegen noch nicht mal eine vernünftige Tonübertragung hin. Was erwartest du von denen? Das war übel. Ich warte jetzt mal ab, was ARD morgen macht, weil ich fand bei den EMs und WMs bislang immer die ARD, die waren mir immer lieber als ZDF-Übertragung. Ja, wer ist da am Quatschen? Am Table? Puh. Jetzt regnet es übrigens auch, Kinder. Ja, ich sehe es gerade. Junge. Ich habe mich mit den deutschen Kommentatoren und Moderatorenteams überhaupt nicht auseinandergesetzt. Wahrscheinlich. Ich habe immer die Befürchtung, dass irgendwann noch Giovanna Elber irgendwo auftaucht. War der beim ZDF? Der war schon beim ZDF. Fernanda Brandao ist bei der ARD. Ach du Scheiße. Und ein ganz schlimmer noch. Der war früherer Handballspieler. Ich habe lieber Ailton noch genommen. Auf jeden Fall, also. Ich hätte Ailton so ein kleines Glöckchen um Stiefel gebunden. Und immer wenn ein Tor fällt, muss er so ins Spiel kommen und dann muss er diese Situation wie damals in der Kabine nachstellen. Das hätte ich gut gefunden. Ein Glöckchen und Pimmel. Ja, so ein Glöckchen und Pimmel. Und immer wenn ein Tor fällt, muss er praktisch so auf so ein Greenscreen muss er da sich hinstellen. Und dann wird er unten eingeblendet mit so einem Glöckchen. Das wäre super. Oh. Das wäre echt süß. Und darunter dann das 4x11er-Intro. Und er hätte es gemacht. Er hätte es gemacht. Ja, natürlich. Für den Huni hätte er es gemacht. Für den Huni hätte er es gemacht. Ja gut, muss schmare. Das ist Ailton. Ja. Ailton ist große Spieler. Ja. Ailton. Naja, nee, das aber insgesamt, ich bin im WM-Fieber mehr denn je. Bin so weit, dass ich sogar jetzt eine WM-Pause für MMA Radio einberufe. Weil das macht für mich wenig Sinn, also jetzt hier auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Aber morgen machen wir noch, ne? Morgen machen wir noch und ich schau mal, wenn ich jetzt hier noch dazu komme, die News vorzubereiten, dann mache ich auch noch mal eine News-Ausgabe. Ich möchte mich halt einfach nicht stressen. Also ich habe keinen Bock, mich morgens um 5 da hinzusetzen und News rauszusuchen, nur damit ich abends in Ruhe Fußball gucken kann. Dann denke ich mir doch ganz einfach, leck mich am Arsch. Mhm. So sieht's nämlich mal aus. Sieht wirklich aus. Ja. Aber noch mal zu ARD kurz. Was war denn da beim letzten Turnier besser? Bei mir ARD und ZDF verwischt bei mir komplett. Ich kann jetzt nicht sagen, was da genau besser war, aber ich habe die halt lieber gesehen. Also erstens mal hat mich natürlich Olli Kahn und die Bekloppte da angekotzt. Mhm. Und das war aber bei der EM, glaube ich. Ja. Katrin Müller-Hohenstein egal. Und ich weiß auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass bei der ARD noch ein Ticken mehr Kohle draufgeworfen wird. Das wirkt alles ein bisschen crisper. Oder wie soll man das ausdrücken? Also einfach ja. Ein bisschen runder. So, ja, das gefällt mir besser. Ja. Was sagt ihr eigentlich zu den neuen Schuhen, die über die Knöchel gehen? Jetzt werdet ihr sagen, oh, größte Kacke, oder? Ja, das wäre schon, wenn es sowas damals schon gegeben hätte, dann wäre das für mich was ganz Gutes gewesen bei meinen Verletzungen, die ich hatte. So sieht's nämlich aus. So und nur so sieht es aus. Ja. Mir scheißegal, ob die scheiße aussehen oder nicht. Die sind nämlich dafür da, dass sie die Knöchel stützen. Ja. Weil du siehst ja, die nicht so einen Schuh haben, die haben getapte Knöchel. Und das ist halt noch mal besser. Die ganzen Adidas-Spieler, da gibt's das zum Beispiel noch gar nicht. Ja, also ich find's gut. Ich hätte auch gern früher so welche Dinger gehabt. Ja, definitiv. Ich hatte auch immer halt Bänderverletzungen, Sprunggelenkverletzungen. Ja, da wäre das echt gut gewesen. Modisch muss man natürlich sagen, naja. Ich glaube, da sind wir sowieso schon verloren eigentlich im Design. Wenn man pinke und babyblaue Schuhe trägt, macht's auch die Form nicht mehr fett. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Der Ricky hat was geschrieben. Nee, Ricky, hast du natürlich völlig recht. Aber irgendwas wollte ich noch zur ARD. Was war das? Jetzt haben die Schuhe mich aus dem Konzept gebracht. Ja, was runder war, wolltest du doch sagen. Aber ich persönlich weiß aber auch nicht, was mir da besser gefallen hat. Ja, hat dir denn die ARD-Übertragung bei der EM oder WM früher besser gefallen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wenn ihr keinen Bock habt auf die... Aber Ricky weiß ich es nicht mit dem Internetstream. Bei Potsch und mir aber zumindest ging das bei den sonstigen Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft. Da konnte man von der normalen deutschen Tonspur auf die Radiotonspur umswitchen. Das war schon mal ein Fortschritt. Das war schon mal ein bisschen besser. Ja, das wird diesmal auch wieder angeboten, aber. Aber nicht im Stream wahrscheinlich, ne? Im Stream. Also jedenfalls habe ich das noch nicht gefunden. Locken oder so. Nee, das ist. Wenn das Spiel läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht ganz so schlimm. Und natürlich denke ich dann ab und an mal, mein Gott, was labert der denn jetzt wieder für ein Mist? Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da ausmachen muss deswegen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass es noch ein bisschen besser wäre. Und vielleicht gerade diese Kommentatoren-Teams sich etablieren könnten in der Deutschen. Oh, da ist Patrick Kleubert, hast du gesehen? Ja, wir hatten ihn erst. Vergewaltiger und Todraser. Wussten wir gar nicht mehr so richtig, nee, ne? Wusste man wirklich nicht. Oh, aber jetzt hier noch mal eine Aktion von Arjen Robben! Oh! Arjen! Sehr schön! Er macht's wieder gut von damals. Sehr schön. Sehr schön. Hat er abgewichst gemacht im 16er. Kann er halt. Patsche, wo ist eigentlich Luke de Jong? Der ist, wenn du mal genau hinguckst, wenn du jetzt mal da, wo Robben jetzt steht, da drunter ist ein Hotdog-Stand. Da steht Luke de Jong. Also ich muss sagen... Oder verkauft der Hotdogs? Nee, der ist ein Hotdog. Ich muss sagen, ich gönne es ja den Niederländern wahnsinnig. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Spanien als... Spanische Dominanz? Ja. Ich meine, das wäre aber schon eine Überraschung jetzt, wenn es so ausgehen würde. Ne? Also, ja. Es würde vor allem die Leute bestätigen, die gesagt haben, das ist nicht mehr so richtig, was Spanien da zeigt. Macht er stark, der Rob. Macht er richtig. Ja, aber die Mannschaft, die kannst du noch nicht abschreiben. Die können auch nach so einer Niederlage gegen Spanien jetzt, gegen die Niederlande noch einiges holen. Hat das schön gemacht, aber Arjen, oder? Ja, natürlich, der ist in der Form seines Lebens. Also da sehe ich auch an, glaube ich. Da sehe ich Ansätze von Max Kruse drin in der Bewegung gerade. Na, man muss es nicht übertreiben. Also. Man sagt ja, glaube ich, auch schon, also mittlerweile hat man es ein paar Mal gehört, Max Robben, sagt man ja manchmal schon. Max Robben, stimmt, ja. Stimmt. Oder Arjen Kruse. Arjen Kruse ist auch toll, ja. Arjen Kruse. Der Robben stellt sich jetzt ins eigene Tor, damit er auch noch das Eigentor, das eigene Mitspielers verhindern kann. Was ist da los? Eingemacht hat er sich. Ich glaube, das ist spontane Selbstentzündung ist das gewesen. So, also als nächstes trifft dann die Niederlande am Mittwoch auf Australien. Machbare Aufgabe. Spanien gegen Chile, da ist schon, also da willst du dann nicht unbedingt bei Spanien spielen, oder? Spanien gegen Chile, Chile ist eine starke Mannschaft, da muss er erstmal einen Punkt holen. Ja, ne, das ist ohne Frage. Mit Arturo, der... Das könnte echt doof laufen, wenn die... Ein Kopfstoß! Spielen. Was? Das gibt's ja gar nicht! Jetzt ein Kopfstoß! Das gibt's doch nicht! Guck mal, jetzt hat er dem Schiri noch mal eine gegeben. Haben die jetzt schon, hat er eine Karte, der ist doch hier bekannt für seine Strenge. Diego Costa war das, hat der den Kopfstoß gemacht? Ja, das wäre ja. Vorstellen. Das wäre ja wirklich ein Unding. Ein Unding wäre das. Wie Michael Johnson. Was ist da los? Die lachen, Lass wie Chris nachher Tucker. Oktagon das, runter. Das ist Chris Tucker. Ja. Der ist ein Oktagon gleich runter. So. Aber geiler Blick, wirklich. Ja, ne? Oh, jetzt habe ich das verpasst. So eine Schiete. Aber das war ein Kopfstoß. Ja. Wenn jetzt das Tor fällt, dann ist aber Polen offen. Ja. So, also, jetzt müssen wir noch mal gucken. Genau, Australien, Niederlande ist... Jetzt, Ricky, guck! Ja, das ist ja, Diego Costa mit dem... Ja gut, das, was danach passiert, ist halt so bescheuert. Ja. Das verstehe ich immer nicht. Jetzt halt, guck mal hier, da habe ich einen ganz, ganz kleinen Kratzer. Guck mal. Ich habe einen Pickel, kannst du mir den ausdrücken? Nein, ich verstehe das, dass er sich da mit Sicherheit aufregt, aber egal. Australien, Niederlande, wie gesagt, das glaube ich, wird Niederlande gewinnen können. Und Spanien, Chile, das wird dann schon interessant. Sollte Spanien heute verlieren und Chile zum Beispiel gegen Australien gewinnen, dann man schon Under pressure. Aber sowas von. Und ja. Letzter Spieltag, Niederlande gegen Chile. Logischerweise Australien, Spanien. Also für Spanien könnte das... Ja. Müsste es erwachen gehen. Meinst du, die kommen als Gruppendritter in die Euroleague? Also ich denke, Zweiter werden sie auf jeden Fall. Ja, das ist glaube ich auch. Gegen wen müssen die denn dann in der nächsten Runde? Oh, da muss ich aber mein Wahnsinnstool müsste ich da jetzt auspacken zu. Die müssen dann gegen. Brasilien. Hast du gerade gesagt, du müsstest dein Wahnsinnstool auspacken? Gegen Kroatien. Alter, wenn die Zweiter werden, müssen die gleich gegen Brasilien. Junge. Ja. Also mittlerweile glaube ich, dass in Gruppe A die Mexikaner ganz gute Chancen haben, Zweiter zu werden. Auch wenn ich sie nicht so... Also sie waren schwächer, als ich dachte. Aber für Kroatien, das war glaube ich schon ein Nackenschlag, das Spiel. Ich bin gespannt, wie die das wegstecken, mental. Das war definitiv ein Nackenschlag. Das musst du aber auch erstmal wegstecken. Ja. Weil du warst gleich auf mit dem... Wie Niko Kovac in der PK vorher gesagt hat, mit dem höchstwahrscheinlichen Weltmeister. Und das tut weh. Du hast echt mitgehalten, Eröffnungsspiel, ohne deinen besten Stürmer. Und dann, das musst du wirklich aufholen. Gegen wen muss in Kroatien jetzt? Na, die müssen jetzt als nächstes gegen die anderen. Naja, Gott sei Dank. Gegen Kamerun. Da haben wir gesehen, auch wenn die jetzt gegen Mexiko verloren haben, dass es da relativ unangenehm werden kann. Naja. Also Kamerun war bislang das Schwächste von den sechs Teams, die ich sehen durfte. Ich beziehe mich da ja nur aufs Deutschlandspiel, weil das habe ich ja nicht gesehen, dass Mexiko. Ja, aber das Spiel. Gegen Mexiko, das kannst du knicken. Da war Kamerun wirklich richtig, richtig schwach. War der Alex Song auch scheiße oder was? Ja, den haben sie sogar ausgewechselt. Oh, hören sie mir auf. Ja, aber Der bringt ja auch nichts mehr. Der ist ja auch bei Ding... Der war bei Barca noch nie erste Wahl, aber der ist gut. Ja, der hat aber ganz wenig gespielt, auch die letzte Saison. Ah, hat er gerade gesagt. Ja, aber das ist ja auch mal wichtig, wenn du dann zu so einer WM fährst und wenig Spielpraxis hast. Weiß ich nicht, wie das Selbstvertrauen darunter leiden könnte. Aber, also, ich denke schon, dass die Kroaten gegen Kamerun gewinnen werden. Ja. Ja. Aber es kann unangenehm werden. Das ist immer so. Das hast du ja auch für Mexiko gesehen. Ich meine, dieses 1-0 ist auch letzten Endes dann ein sehr, sehr knappes Ergebnis, auch wenn sie dominiert haben, aber bringt dir alles nichts, wenn der Schiedsrichter immer sagt, nö, war kein Tor. Das fällt mir jetzt erst auf. Rückstand gedreht für Holland. So wie gestern Brasilien. Das ist ja der Wahnsinn. Hoffentlich gehen wir nicht in Führung. Meinst du es? Ist die Story der WM. Ja. Ja. Das wär's. Ricky, Pocho. Ja. Ich glaube, bevor noch der Strom ausfällt beim Pocho. Ja, genau, sagen, oder? Genau, ja. Das ist ja bei mir jetzt mittlerweile so ein Notstromaggregat, was ich hier laufen habe. Ich muss auch immer noch drehen an der Seite. Mit so einem Benzin-Akkumulator. Nee, Diesel. Diesel, ja. Mhm. Habt ihr noch irgendwas Positives beizutragen? Ich glaube, jetzt haben sich aber die Ränge wieder einigermaßen gefüllt, oder? Ja, aber ganz voll ist es immer noch nicht. Und das wie fandet ihr denn eigentlich die Öffnungsfeier? Das interessiert mich immer nicht. Also ich habe wirklich auch überhaupt nicht verfolgt. Ich lief halt nebenbei und ich habe mich immer gewundert, warum der Ton so schlecht ist und der Bescheuerte da mit seinem weißen Schlüpper da rumtanzt. Aber ich brauche sowas nicht. Tut mir wirklich leid. Ich finde das immer wahnsinnig nervend. Ich muss sagen, ich brauche sowas schon. Ich fand das nämlich in Sochi ganz schön. Ja, aber gut, da kommen auch die ganzen Teams und dieser Einmarsch, das finde ich, das macht mir noch mehr Spaß, so. Ja. Dann zu sehen, wer da die Fahne trägt und was die so alles erzählen. Also die zwei Kasper, die dann immer kommentieren. Das also finde ich dann wieder interessant. Ich fand das sehr, sehr schwach, was sie abgeliefert haben. Ja, die haben ja extra gesagt, sie machen keine so pompöse. Oh, jetzt hier nochmal Arjen. Gibt's da nochmal ein Tor? Wow! Pettis! Oh! Oh, das gibt's ja gar nicht. Hier wieder Pettis mit seinem Lattenknaller, du. Das war der Showtime-Kick, ich habe gestern auch was gelesen, das fand ich auch sehr gut, das muss ich auch noch erwähnen. Brasilien zeigt Neymar-Qualitäten. Oh! Ne? Pulitzer Preis! Was man auch kurz noch mal sagen muss, was ich ein bisschen doof finde, ich weiß nicht, ob die Plätze verkauft wurden und jetzt einfach dann auf dem Schwarzmarkt die Karten nicht mehr losbekommen haben. Ja. Oder ob sie deswegen leer sind, weil die Ticketpreise zu hoch sind und sich die Leute das nicht leisten können. Weil wenn das Letztere der Fall ist, dann finde ich das eine Schweinerei. Dann sollten sie jetzt einfach sagen, komm, wer Bock hat, hier Freikarten. Aber wahrscheinlich sind es die Schwarzmarktidioten, die sich da Haufen Tickets gekauft haben. Es gab ja schon... In irgendeinem neuen Stadion gab es ja schon, ich weiß nicht, ob das Ligaspiele waren oder so, auf jeden Fall sind dort die Ticketpreise von einem brasilianischen Credit auf 25 brasilianische Credits gestiegen. Und das ist eine Ansage. Wie? Credit meinst du jetzt gleichzusetzen mit Geld? Ja, was haben die denn da? Das habe ich heute erst wieder gelesen, Mensch. Ich glaube, die haben die Ostmark. Ja, oder die Bitcoins, ich weiß es nicht. Nee, die haben Real. Bitcoins. Die haben den Real. Echt jetzt? Ja. Einmal hin, alles drin, meinst du? Ja. Ist wirklich so, die haben den Real. Ja, sehr gut. Ein Real ist aktuell dreiviertel Barcelona. Ja, auf jeden Fall, das hat vorher einen Brazilian Bitcoin gekostet und jetzt kostet da eine Karte 25 Brazilian Bitcoins. Und als sie dann halt wohl da sich die Tickets kaufen wollten, haben sie sich gedacht, ist ja 25 mal so teuer jetzt die Karte. Jetzt ziehe ich mir mein Schlüpferchen aus. Wegen Fernando oder was? Oh, das ist alles ein stolzer Mann. Ein stolzer Mann! Oh, ich würde so gerne mal mit den Spaniern duschen. Mit seinem Stupsnieschen. Ist auch inzwischen schon 30 Jahre alt. Oh, ja. Wisst ihr noch EM 2004, wo der Stern aufging? Ja. Ist schon, wenn man jetzt mal so den Taschenrechner anschmeißt, 10 Jahre her. Also heute bist du in Hochform. Ja. Ein intellektuelles Wunder, würde ich fast schon sagen. Ja. Pedro Rodriguez, kannst du noch was zu Pedro Rodriguez sagen? Kann ich. Ist für mich einer der besten Spieler der Saison beim FC Barcelona gewesen. Pedro Rodriguez ist so ein Hybrid aus Achter und Zehner. Finde ich fantastisch. Wieso was? Oh, überhaupt nicht aufgefallen. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass hier Costa Dingsbums, der sieht aus wie ein Bekannter. Es war wieder laut im Wohnzimmer, jetzt aufpassen! Wieso war es laut im Wohnzimmer? Weil Sandra im Wohnzimmer das Spiel anscheinend auch guckt, was mich überraschend tut. Aber sie ist ein Rom-Fan. Was dich überraschend tut? Ja. Jetzt sind wir, wer kommt da? Wer kommt da? Und was macht sie denn immer, wenn es laut wird? Nee, der Fernseher wird lauter. Also ach so, das ich dachte Sandra. Nein, die, ach Quatsch. Komm, gib doch zu, du sitzt auf dem Sofa und du hast irgendwie die Fernbedienung an die Decke getackert oder so. Ja. Der klatscht dir, weil er so gut annehmen kann. Ja. Nee, er hat versucht, das Licht auszumachen. Clap on. Clap on. Was? Ihr kennt ja nicht diese Ihr habt doch bestimmt nachts früher auch. Dieses Licht an aus. Genau. Klatschgerät. Genau. Ja, ja. Clap das on. Hat ein Lied? Clap on. Ja. Snyder, kommt der nach Stuttgart? Frage. Oh, 3-1! Darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Random Guy Nummer 5 hat das Tor gemacht. Das ist eine Ansage von der Das ist eine Ansage, das ist die erste dicke Überraschung dieser WM. Aber wirklich. Oh. Wer hat denn das Tor? Spanien ist tot. Wer ist tot? Spanien ist tot? Spanien ist tot. Der König ist tot. Ich lebe tot. Game of Thrones has begun. Wow. Und das ist der Grund, warum ich Fußball liebe. Ich habe jetzt die vierte Staffel angefangen. Ich bin jetzt bei der zweiten, habe ich jetzt angefangen. Ist euch schon abgepfiffen oder was? Ja, ja. Bei Game of Thrones. Und da ist ja jetzt was passiert, das kann ich nicht fassen. Das kann ich nicht fassen. Ich hab, als ich die Szene gesehen habe, ich habe gefeiert. Habe mir das T-Shirt über den Kopf gezogen und bin durchs Wohnzimmer gelaufen. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, weil... Das wäre auch eine Farce, wenn du das tust. Das war der... Also das war wirklich seitdem der im ersten Teil, in der ersten Staffel, seitdem er geköpft wurde, war das der zweite Markout-Moment dieser Serie. Aber ich finde sie trotzdem langweilig. 3-1, das ist der Wahnsinn. Guck mal, schon kommt Fernando und schon läuft's noch viel weniger. Genau. So. An dem machen wir's fest. Ricky, du musst ins Bett, ne? Nö, aber tröpfelt jetzt so ein bisschen aus hier gerade, finde ich. Richtig. Rudelbildung aber nochmal, ne? Rudelbildung, Potscho, dann gucken wir uns das nochmal an. Ansonsten würde ich fast sagen, sind wir jetzt nochmal 45 Sekunden ruhig, denn ich freue mich schon unfassbar auf das Outro. Ist das jetzt nochmal anders als das Intro? Nee. Naja, gut. Dann freue ich mich trotzdem. Sag ich schon mal tschüss. Tschüss. Tschüss. Fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra! Gol!